Als freie Männer stiegen wir wieder zur Pyramidenfestung des Häuptlings hinauf, die wir als Gefangene verlassen hatten, um in den Tod geführt zu werden. In dem mir zugewiesenen Raum fand ich alles vor, was ich vorher bei mir gehabt hatte, auch Messer und Revolver. Und solange ich in diesem Pueblo Gast der Apachen war, erfuhr ich von ihrer Seite nur Liebe und Güte. Die tiefe Freundschaft zwischen Winnetou und mir festigte sich immer mehr und ich lernte ihn immer besser kennen. Wir wurden in einer feierlichen Zeremonie im wahrsten Sinne des Wortes Blutsbrüder. Und in Chuchuna erwies mir die große Ehre, die Friedenspfeife mit mir zu rauchen. Auch meine drei Gefährten wurden von den Apachen als Brüder begrüßt und ließen sich ihre Gastfreundschaft behaglich gefallen. Sie ruhten sich gründlich aus. Ich aber legte mich nicht auf die Bärenhaut, nachdem ich an der Beerdigung Kleke Petras, deren Feierlichkeit einen tiefen Eindruck auf mich machte, teilgenommen hatte, nahm mich Winnetou in die indianische Schule. Und ich kann euch sagen, da gab es noch allerhand für mich zu lernen. Aber, ehe ich's vergesse, ein Erlebnis dieser Zeit bei den Apachen darf ich wohl nicht verschweigen, obwohl ich lieber nicht davon gesprochen hätte. Das ist das N. Rattlers, der bis zu seiner letzten Minute ein feiger, heimtückischer Mensch blieb. Ich habe noch versucht, seine Todesart zu mildern, aber er hatte nur Beschimpfungen für mich. Er starb schließlich auf Befehl Inchuchunas von der Hand zweier Indianerjungen, weil keiner der Krieger sich mit dieser feigen Memme abgeben wollte. Als Weißer schämte ich mich für ihn vor den roten Männern. Doch nun zurück zu erfreulicheren Dingen. Wo war ich doch stehen geblieben? Ah ja, weiß schon, bei dem Unterricht durch Winnetou. Er war ein großartiger Lehrer. Und ich mit Freude und Begeisterung sein Schüler. Alles, was zur Jagd und zum Kampf gehört, musste ich üben und immer wieder üben. Und kam ich dann abends müde und zerschlagen mit ihm heim, dann ging es an das Erlernen der Indianersprachen. Manchmal begleitete uns Nchochi auf kürzeren Ausflügen. Und es machte ihr großen Spaß, sich unter Winnetous Anleitung zu verstecken. Ich musste sie dann beide suchen. Und sie waren gut versteckt. Es kam auch vor, dass ich ihre Spuren verlor und sie wieder von selber auftauchen mussten, um mich nicht länger suchend umherirren zu lassen. Wie herzlich konnte das Mädchen dann lachen. Mit der Zeit aber lernte ich meine Aufgaben und konnte mich zum Beispiel im Anschleichen mit meinem Lehrer messen. Eines Tages beschlich ich wieder einmal ein Versteck der beiden, ohne dass Winnetou mein Kommen bemerkte. Da wurde ich unfreiwillig Zeuge eines Gesprächs, das mir sehr zu denken geben sollte. Er kommt nicht. Soll ich ihn holen? Nein, Old Shatterhand kommt. Winnetou hat selbst gesagt, dass unser weißer Bruder nicht mehr irrezuführen ist. Er kann alles, was er will. Ja, er findet sich leicht in alles. Nur in eins wird er sich nicht finden. Und das tut Winnetou sehr leid. Es ist der Wunsch, den wir alle haben. Hat mein Bruder schon mit ihm darüber gesprochen? Nein. Und unser Vater auch nicht? Nein. Er wollte es ihm sagen, aber ich gab es nicht zu. Nicht? Warum? Nchochi liebt dieses Bleichgesicht. Und sie ist die Tochter des obersten Häuptlings aller Apachen. Old Shatterhand wird nie eine Indianerin als Squaw nehmen. Das weißt du sicher? Ich kenne ihn wie mich selbst. Sein Herz hat noch nicht gesprochen. Aber wenn er sich eine Frau nimmt, so muss sie unter den Frauen das sein, was er unter den Männern ist. Bin ich das nicht? Unter den roten Mädchen, ja. Da steht meine schöne Schwester überall. Hier aber gilt es den Vergleich mit der weißen Rasse. Du kennst nichts von dem, was eine weiße Squaw gelernt haben und wissen muss. Old Shatterhand sieht nicht auf den Glanz des Goldes und der Schönheit. Er trachtet nach anderen Dingen, die er bei einem roten Mädchen nicht finden kann. Es schmerzt mich, dem Herzen meiner Schwester weh zu tun, aber so ist die Wahrheit. Es gibt nur einen Weg, auf dem Chochi vielleicht zu ihrem Ziel gelangen kann. Welcher Weg ist das? der zu den Städten der Bleichgesichter. Dorthin soll ich, meinst du? Ja, um zu lernen, was du wissen und können musst, wenn Old Shatterhand dich lieben soll. So will ich dorthin. Bald, sehr bald. Will mein Bruder Winnetou mir einen Wunsch erfüllen? Sprich mit dem Vater darüber. Bitte ihn, mich in die großen Städte der Bleichgesichter gehen zu lassen. Winnetou wird mit dem Vater sprechen.